Waffen töten. Oh, Waffen töten? Ist das so? Na, das wollen wir uns doch mal ansehen. So, Waffe, töte. Na los, töte jemanden. Nicht so schüchtern. Siehst du, Waffen töten keine Menschen. Menschen töten Menschen. Waffen schützen Menschen vor Menschen mit kleineren Waffen. Du bist so ein Faschist. Komm mal, Fresser. Du Mörder. Komm mal vor die. Stan. Ich schlag doch nur ein bisschen um mich, Francie. Ich hab früher immer Disco gemacht im Jugendzentrum und... Also, ich muss ehrlich sagen, ich will ganz gerne mal laut auf. Pornografie ist eine Kunst, aber die Leute sehen das nicht. Und warum nicht? Und warum nicht? Und warum nicht? Weil sie in ein Taschentuch wichsen, statt in eine Frau reinzuspritzen. Es gibt Pornos damit. Die, die nicht zu ficken haben, auch mal abspritzen können. Wo ist die Cops? Nein, kann ich nicht bei... Ich hab doch haufenweise so Gras und Pilze im Auto. Nein, kann ich nicht, weil ich hab gehofft, was ist so Gras und Pilze. Nein, kann ich nicht, weil ich hab gehofft, was ist so Gras und Pilze im Auto.